So many things to do for me. So many things to say. Yeah, so many things to say. Alright, alright. So many things to say. Yeah, so many things to do for me. So many things to say. Yeah. Aus meiner Heimatstadt hab Fernweh, wie es keiner hat. Muss weg von all der Kälte, die mein Herz schon fast versteinert hat. Weg von der Welt, in der immer einer weint und einer lacht. Denn daran was zu ändern liegt heute ganz allein in meiner Macht. In einer Nacht erschien ich mir selbst im Schlaf. Ich fragte, wer ich bin und warum ich in meinem Bett schlaf. In dem Moment traf mich dann mein grundböser Blick. Ich fing tierisch an zu zittern und ich zuckte zurück. Ist das alles nur ein böser Traum oder real? Ich zerr mich selbst aus meinem Bett und stell mich dann vor die Wahl. Entweder ich zeig Stärke und bin wieder allein, oder vernichte meine Werke, um wie alle zu sein. Ich sag's euch, ja, there are so many things to say. So many things to do for me. So many things to say. So many things to say. So many things to say. So many things to do for me. So many things to say, yeah. Mein Ebenbild steht vor mir, starrt mir ganz tief in die Augen, hält mir alle meine Fehler vor, mein Dich wird zu nix taugen. Er dreht sich um und ich ergreife die Gelegenheit, schlage auf ihn ein und zeige meine Überlegenheit. Doch dann lass ich ihn fallen, denn ich durchschaue sein Spiel. Wenn ich ihn töte, bin ich er und genau das ist sein Ziel. Jetzt bleibt mir dann nicht mehr viel, als ihn alleine zu lassen, so viele Plätze zu sehen. Und ich will doch keinen verpassen, will keine Scheine verprassen, um irgendwann frei zu sein. Braucht Zeit, um richtig zu leben, um mich dann selbst zu befreien. Ja, die Welt ist so klein und doch so schwer zu erreichen. Doch ich kann nicht länger sehen, wie meine Chancen verstreichen. Ja, there are so many things to say. So many things to do for me. So many things to say. Yeah, so many things to say. So many things to say. So many things to do for me. So many things to say. Yeah, yeah. Steht, dann schaut genau hin. Wenn ihr wütend werdet, gibt vielleicht so manches einen Sinn. Doch wenn wir sind, was wir sind und uns nicht abhängig machen, dann können wir vielleicht schon morgen alle zusammen lachen. Auch wenn das Ganze vielleicht komisch klingt, doch du nimmst mich ernst. Wenn du täglich merkst, dass du dich von dir selber entfernst und du das Lachen verlernst, weil du die Zeichen nicht siehst oder sie nicht sehen willst, weil du vor dir selber fließt. Ist, dass das Leben vermiest und die Mundwinkel verziehst und das nicht mal merkst, weil du nur daran denkst, was du kriegst. Vergiss nur einmal den Kies und merk, was dir wirklich fehlt, was dich am Leben und Gesundheit ist, das was wirklich zählt. Ich sag's euch, ja, der war so meine